Tag X. Tag X. Am Tag X, dem Tag der Angelobung von Schwarz-Blau, gehen wir auf die Straße. Gegen die Normalisierung von Rechtsextremismus, Sozialabbau und den autoritären Umbau durch ÖVP und FPÖ. Mach mit und komme zu einem unserer Treffpunkte, wenn es soweit ist. Infos findest du unter tag-x.mobi. Für eine befreite Gesellschaft. Plattform Radikale Linke. Offensive gegen rechts. Critical Mass Wien. Bündnis Kunst und Kultur. Bündnis Schulstreik.